2C und 2D. Herzlich willkommen zur Vorlesungsreihe Mensch, Konsum, Umwelt. Mein Name ist Nesrin Zeller und heute geht es um das Thema der ökologische Fußabdruck. Ich möchte Ihnen das Konzept des ökologischen Fußabdrucks näher bringen und zeigen, welche ökologischen und politischen Konsequenzen sich daraus ergeben. Kurz zum Ablauf, damit Sie wissen, was ich heute vorhabe. Im ersten Teil möchte ich Ihnen zunächst das Konzept des ökologischen Rucksacks erklären und dem des ökologischen Fußabdrucks gegenüberstellen. Dabei zeige ich Ihnen auch mit Hilfe einiger Beispiele, dass der ökologische Fußabdruck erstens insgesamt zu groß und zweitens in den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich ist. Anschließend werde ich genauer darauf eingehen, welche ökologischen und sozialen Probleme sich daraus ergeben. Im zweiten Teil meiner Vorlesung soll es dann darum gehen, wie man im Alltag durch sein Konsumverhalten und seinen Lebensstil den eigenen Ressourcenverbrauch senken und somit den eigenen Fußabdruck reduzieren kann. Gut, fangen wir an. Das Konzept des ökologischen Rucksacks kennen Sie ja bereits. Um zu verstehen, worum es beim ökologischen Fußabdruck geht, ist es hilfreich, beide Konzepte einander gegenüberzustellen, um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu verdeutlichen. Beide Konzepte, der ökologische Rucksack wie auch der ökologische Fußabdruck, bieten Möglichkeiten, den Ressourcenverbrauch zu messen. Während der ökologische Rucksack ausdrückt, wie viele Ressourcen beim Lebenskreislauf eines Produktes benötigt werden, beschreibt der ökologische Fußabdruck den Ressourcenverbrauch eines Menschen. Das Konzept des ökologischen Rucksacks ist also produktbezogen. Dagegen bezieht sich der ökologische Fußabdruck auf den Lebensstil von uns Menschen. Das Konzept des ökologischen Fußabdrucks wurde in den 90er Jahren von dem Schweizer Wissenschaftler Mathis Wackernagel und seinem kanadischen Kollegen William Rees entwickelt. Einfach ausgedrückt zeigt der ökologische Fußabdruck, wie viele Ressourcen ein Mensch in seinem Lebensalltag verbraucht. Wir alle verbrauchen Ressourcen durch unseren Lebensstil. Wir essen, wohnen, heizen, kaufen ein und reisen. Durch unseren Konsum werden CO2-Emissionen verursacht. Zum Beispiel durch das Gas, mit dem wir heizen, das Auto, mit dem wir fahren oder durch die Produktion der Lebensmittel, die wir essen. Wir alle wissen, dass der CO2-Ausstoß ein großes Problem darstellt. Denn wir brauchen Wälder und Ozeane, um die CO2-Emissionen zu neutralisieren. Und was hat nun der ökologische Fußabdruck damit zu tun? Tja, der ökologische Fußabdruck misst, wie viel Wald- und Wasserfläche auf der Erde man brauchen würde, um die durch uns Menschen verursachten CO2-Emissionen zu neutralisieren. Das heißt, sehr vereinfacht ausgedrückt, mit dem ökologischen Fußabdruck können wir prüfen, ob unser Konsum angemessen oder zu viel für unsere Umwelt ist. Denn je mehr CO2 wir durch unseren Lebensstil verursachen, desto mehr Wald- und Wasserfläche wird benötigt, um diese Emissionen auszugleichen. Und das bedeutet, je größer diese Fläche wird, desto größer wird auch der ökologische Fußabdruck. Der ökologische Fußabdruck wird übrigens in Hektar gemessen. Wie Sie wissen, ein Hektar entspricht einer Fläche von 100 mal 100 Metern. So, was ist nun das Problem? Ich habe anfangs die These aufgestellt, dass wir zu viel konsumieren, dass unser ökologischer Fußabdruck zu groß ist. Das möchte ich nun etwas ausführlicher erläutern. Wie ich schon sagte, können Wälder und Ozeane eine bestimmte Menge an CO2 kompensieren. Allerdings stehen Wald- und Wasserflächen auf der Erde nur in begrenzter Menge zur Verfügung. Und sie werden durch den Klimawandel, aber auch durch menschlichen Einfluss leider auch immer weniger. Wenn man die auf der Erde vorhandenen Flächen durch die Zahl der auf der Erde lebenden Menschen teilt, kommt man auf einen Wert von 1,7 Hektar pro Person. Das ist also die durchschnittliche Menge, die jedem Menschen für den eigenen Fußabdruck zur Verfügung steht. Tatsächlich liegt der durchschnittliche Fußabdruck eines Menschen weltweit jedoch bei 2,8 Hektar. Das heißt, die Wälder und Ozeane, die es gibt, reichen längst nicht aus, um den Lebensstil aller Menschen zu kompensieren. Im Prinzip bräuchten wir etwa 1,5-mal so viele Flächen. Problematisch ist dabei besonders, dass der ökologische Fußabdruck weltweit sehr unterschiedlich ist. Durch den höheren Lebensstandard ist vor allem in den Industrieländern des globalen Nordens der Ressourcenverbrauch der Menschen viel höher. Zum Beispiel haben die Deutschen einen durchschnittlichen Fußabdruck von 4,9 Hektar. Das heißt, wir hier in Deutschland verbrauchen mehr als 3-mal so viele Ressourcen, wie uns eigentlich zur Verfügung stehen. Und Deutschland liegt noch nicht einmal an der Spitze im internationalen Vergleich. Den höchsten Ressourcenverbrauch haben Luxemburg, Dubai, Australien und Nordamerika. Der durchschnittliche Fußabdruck ist hier zwischen 8 und 14 Hektar. In vielen Ländern des globalen Südens ist der Fußabdruck dagegen nur zwischen 0,5 und 1,5 Hektar groß. Ich möchte das nochmal ganz deutlich sagen. In einigen Ländern sind der Ressourcenverbrauch und der CO2-Ausstoß so hoch, dass wir 5 bis 8 Planeten wie die Erde bräuchten. Aus diesen Zahlen ergeben sich große globale Probleme. Zum einen das ökologische Problem. Schon heute hören wir fast täglich vom Klimawandel, von der Erderwärmung und von Umweltkatastrophen, die durch den hohen CO2-Ausstoß verursacht werden. Wenn es uns Menschen nicht gelingt, sparsamer mit den Ressourcen der Erde umzugehen, sind irgendwann einfach nicht mehr genug Ressourcen da. Das heißt, wir leben auf Kosten der nachfolgenden Generationen. Unsere Kinder und Enkelkinder müssen die Probleme lösen, die wir verursacht haben. Außerdem gibt es ein großes soziales Gerechtigkeitsproblem. Während die reicheren Staaten mehr Ressourcen verbrauchen, sind die Menschen in ärmeren Ländern von den Folgen oft viel stärker betroffen. Zum Beispiel, weil es nicht genug Trinkwasser gibt oder weil ihre Häuser durch Umweltkatastrophen wie Stürme oder Hochwasser zerstört werden. Wenn wir also eine sichere und lebenswerte Zukunft für alle Menschen wollen, müssen wir, und mit wir meine ich an dieser Stelle die Menschen in den reicheren Staaten des sogenannten globalen Nordens, unseren Lebensstil überdenken. Um das Problem noch einmal sehr drastisch und direkt zu formulieren, wir leben über unsere Verhältnisse. Wir können es uns nicht leisten, einfach so weiterzumachen. Die reichen Industriestaaten müssen als erstes den Ressourcenverbrauch senken. Im zweiten Teil der Vorlesung möchte ich Ihnen dann an 2 Beispielen, einmal dem Thema Reisen und einmal dem Thema Ernährung, zeigen, was jede und jeder Einzelne von uns machen kann, um ihren oder seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Bevor ich dazu komme, beantworte ich nun aber erstmal gern Ihre Fragen.